So, alles gut bei euch? Jetzt kommt noch mal so ein älteres Ding von uns. Was wir alle gerne machen, ist nämlich trinken. Und das Ding heißt halt trinken. Oi, Skinhead, get your hair cut. Oi, oi, Skinhead, get Leidenschaft, Dreck, Rebellion, Wahnsinn, Bier und der Weg nach Hause und schlaf besser aus.